Nichts aus mir, gar nichts sozusagen, doch es geht mir wieder schlecht. Meine Hymne an die Nachgeborenen, hier ist alles viel zu echt. Es mag ein kleines Stück erwachsen machen, Ziele zu verfehlen. Meine Unzulänglichkeit, sie wird mir langsam zum Problem. Und deshalb protestiere ich gegen Songs über Paris und gegen Frauen, die man sowieso nicht kriegt. Mein Banner klagt in roten Lettern, Bourdieu. Wie kannst du mich nur so sehr quälen? Ich weiß selbst nicht, wie's passiert ist, doch ich bin hier stehen geblieben. Letzte Seite wurde wohl vor Beginn des zweiten Akts geschrieben. Keine Lösung, die letztlich nur glorreich scheitern kann. Als wäre alles schon zu Ende, bevor es überhaupt begann. Und deshalb protestiere ich gegen Songs über Paris und gegen Frauen, die man sowieso nicht kriegt. Mein Banner klagt in roten Lettern, Bourdieu. Wie kannst du mich nur so sehr quälen? Und deshalb protestiere ich gegen Songs über Paris und gegen Frauen, die man sowieso nicht kriegt. Mein Banner klagt in roten Lettern, Bourdieu. Wie kannst du mich nur so sehr quälen? So sehr quälen. So sehr quälen. So sehr quälen. So sehr quälen.